Aus Anlass des 5. Jahrestages der Verleihung des Titels Marschall der TVRK an Genossen Kim Jong-un gaben das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuze-Ideologie-Studiengruppe am 12. Juli eine gemeinsame Erklärung ab. Darin unterstrichen sie, dass die Verleihung des Titels Marschalls der TVRK an Genossen Kim Jong-un ein Ausdruck der Verehrung und des Vertrauens der Partei, Armee und Bevölkerung der TVRK zu ihm sei.